Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung brachten jüngst die ausländische Zeitschrift und Zeitung Sonderbeiträge unter großen Schlagzeilen. Die Zeitschrift Guojilianzi Juni-Nummer von Hongkong, China, brachte mit dem Sonnenporträt von Genossen Kim Il-sung und mit den Fotos von ihm und dem Marschall Kim Jong-un einen Sonderbeitrag. In der Zeitschrift waren auch die Fotos von der Wissenschaftlerstraße Mide, dem Palast der Wissenschaft und Technologie und der Kinderkrippe und dem Kindergarten für Waisen Pyongyang zu sehen. Die pakistanische Zeitung Election Times veröffentlichte einen Beitrag zur Würdigung der Fürsorgen von Kim Il-sung für das Volk und die Nachkommenschaft.